Bitte Okay. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Gürbüz. Ich bin als Assistent tätig in der Notaufnahme und würde gerne mit Ihnen das Gespräch führen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja. Kursum abla. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Danach komme ich sofort zu Ihren aktuellen Beschwerden. Okay? Ja, ist Wie okay. heißen Sie? Ich heiße Claudia Morgenstern. Könnten Sie bitte Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, L A U Mhm. D I A, Claudia. Ja. Und Morgenstern, der Nachname M O R G E N, Morgen, und der Stern S T E R N. Ja, Frau Morgenstern. Wie alt sind Sie? 64. Wann sind Sie genau geboren? 1858. Okay. Wie schwer und wie groß sind Sie? Ich wiege jetzt 60 Kilo und bin 1,66 Meter groß. Okay. Was für Beschwerden haben Sie, Frau Morgenstern? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe seit heute Morgen oder seit gestern, also seit knapp einem Tag, habe ich Bauchschmerzen. Und die werden immer schlimmer. Okay, ich verstehe. Wo genau sind die Schmerzen? Könnten Sie bitte sagen? Die sind mehr so in der Mitte des Bauches und ein Okay. bisschen nach rechts ziehend. Mitte des Okay. Bauches und ein bisschen rechts. Okay, die Schmerzen lokalisieren um Narben herum. Stimmt? Ja, ungefähr um den Bauchnabel. Etwas. Okay. Auch etwas oberhalb vom Bauchnabel. Bauchnabel, ja. Okay. Ist Ihnen ein Auslöser erinnerlich für die Schmerzen? Nee. Sind Sie plötzlich aufgetreten? Dann relativ langsam. Langsam. Dann wurde es dann doch schnell stärker. Okay. Könnten Sie bitte bis zum Ende aushalten oder brauchen Sie Schmerzmittel jetzt? Nö, ich kann es im Augenblick noch aushalten, wenn es nicht so Ja, lange, wenn es das nicht so wäre gut, danke schön. Und lange. strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Nee, die sind mehr so im Bauch nur. Nee, Bein oder so, nee. Okay. Und können Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen eher dumpf oder drückend oder krampfartig? Ja. Im Anfang waren sie mehr dumpf und jetzt sind sie schon so ein bisschen wellenförmig. Die kommen und gehen. Mal sind sie Okay. stark und dann werden sie wieder etwas weniger, aber sie sind immer da. Okay. Gibt es etwas, was die Schmerzen lindert oder verstärkt? Also wenn ich mich hinlege, auf die Seite lege und die Knie etwas so anziehe an den Bauch, dann habe ich den Eindruck, ist es etwas besser. Okay, ich verstehe. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wobei 0 keine Schmerzen, 10 sehr starke Schmerzen entspricht? Ja. Wenn sie ganz stark sind, 8. Okay, ich Aber verstehe. sind ja so wellenförmig und dann gehen sie wieder zurück, vielleicht bis auf 5. Oh, okay, Zwischen 5 ich und 8. verstehe. Okay, ich verstehe. Und haben Sie andere Beschwerden? Ich meinte Übelkeit, Erbrechen oder Ja, Durchfall. mir ist jetzt zunehmend übel in den letzten Stunden. Erbrechen noch nicht so richtig, aber ich habe etwas Brechreiz. Also das kann sein, dass es bald kommt, dass ich erbrechen muss. Aber im Moment noch nicht. Appetit habe ich jetzt gar nicht. Und Durchfall habe ich nicht. Nee. Okay. Zuletzt auf dem Klo vor 2 Tagen habe ich Stuhlgang gehabt. Mhm. Keine Duschwein, okay. Und haben Sie Fieber? Nein, ich glaube nicht. Ich habe aber nicht gemessen, aber ich glaube nicht, dass ich Fieber habe. Okay. Ist Ihnen etwas Unauffälliges aufgefallen? Ich meinte, gestern haben Sie Unauffälliges oder Besonderes gegessen und dann nach dem Schmerzen plötzlich aufgetreten? Nee. Ich glaube, mit dem Essen, glaube ich, hängt das nicht zusammen. Glaube ich nicht. Okay. Das ich verstehe. Haben Sie Probleme beim Muskelessen? Nein. Normalerweise gehe ich einmal in der Nacht auf Toilette Wasser lassen, aber das ist schon seit einigen Jahren, aber das ist nicht schlimm. Dann schlafe ich wieder ein. Okay, ich verstehe. Haben Sie Atemnot oder Brustschmerzen? Nein, habe ich nicht. In letzter Zeit fühle ich mich etwas mehr müde und abgeschlagen, so in den letzten Wochen. Aber Atemnot oder Brustschmerzen habe ich nicht. Nee. Mhm. Hatten Sie früher auch ähnliche Beschwerden oder das war das erste Mal? Sowas habe ich noch nie gehabt. Das ist neu. Okay. Mhm. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Wie bitte? Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Im Ausland? Nee, nein. Ich bin nicht groß verreist. Ich war überhaupt nur in Deutschland, aber nicht im Ausland. Ist Ihnen Herzstolpern oder Herzrasen aufgefallen? Was ist mir aufgefallen? Herzrasen oder Herzstolpern? Herzstolpern, nein. Nö. Ich fühle mich so in den letzten Wochen nicht mehr ganz so fit. Und nicht mehr ganz so leistungsfähig. Ich verstehe. Okay. Ja, Frau Morgenstern, haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ich meinte Blutzucker oder Bluthochdruck. Ich nehme etwas gegen hohen Blutdruck ein, ja. Seit ungefähr 10 Jahren, schätze ich, ja, 10 Jahren. Okay, ist Ihr Blutdruck gut eingestellt? Ja, ich gehe nicht oft zur Kontrolle, aber wenn, und mein Nachbar hat ein Blutdruckgerät, dann messe ich häufiger und da ist der meistens immer gut. Okay, sehr gut. Okay. Besuchen Sie Ihren Frauenarzt regelmäßig? Beim Frauenarzt so alle 2 Jahre. Okay, aber alles in Ordnung? Bis jetzt war alles gut. Wann war Ihre letzte Periode? Oh, das ist schon einige Jahre her. Ich bin jetzt ja 64. Ja, stimmt. Das ist schon einige Jahre. Kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern. Okay, ich verstehe. Und Sie haben als chronische Erkrankung nur Bluthochdruck. Haben Sie andere Erkrankungen? Nein, früher war mal was an der Schilddrüse. Da war wohl eine kleine Unterfunktion. Aber das hat sich dann wieder verbessert. Die habe ich nicht mehr. Okay. Wurden Sie schon mal operiert, Frau Morgenstern? Ich wurde mal am Blinddarm operiert als Kind. Das ist aber auch so lange her und da ist war alles in Ordnung, war alles gut. Okay, alles gut. Und nehmen Sie gegen Bluthochdruck Medikamente ein? Wie heißt die Medikamente? Ja, ich nehme ein Mittel ein. Das Mittel heißt Candesartan 8 Milligramm. Wie oft nehmen Sie ein? Morgens eine. Noch etwas nehmen Sie andere Medikamente? Nee. Okay. Wie oft nehmen Sie Medikamente ein? Gegen Schmerzen zum Beispiel. Haben Sie irgendwelche Medikamente eingenommen? Nein. Nee. Okay, Frau Morgenstern, haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten gegen etwas? Nein. Manchmal denke ich im Frühjahr vielleicht etwas Blütenstaub, Blütenpollen. Das ist nicht schlimm. Da brauche ich keine Medikamente. Okay, ich verstehe. Und wie äußert sich die Pollenallergie? Haben Sie Niesen oder? Boah, manchmal jucken die Augen etwas und ich niese, aber sonst nicht mehr. Also ich brauche da, glaube ich, nichts einnehmen. Okay, das ist gut. Und Frau Morgenstern, rauchen Sie? Ja, ja, ja. Ich rauche. Seit wann und wie viel Zigaretten? Und brauche ich seit 40 Jahren brauche ich und so 10 Zigaretten am Tag. Okay, verstehe. Und trinken Sie Alkohol? Ja, abends zum Abendbrot ein kleines Glas Wein. Aber auch jeden Abend. Ja, ein kleines Glas, aber mehr nicht. Ein Glas. Okay, sehr gut. Und Frau Morgenstern, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist ganz Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein, habe ich nicht. Okay. Und wie ist Familienstand? Sind Sie verheiratet? Ja, bin verheiratet. Habe 3 Kinder. Die sind aber alle gesund. Ja, sehr gut. Ja. Und was machen Sie beruflich? Ich bin, war ich Busfahrerin, aber seit einem halben Jahr bin ich pensioniert. Ah, okay. Und leben Ihre Eltern noch? Nein, meine Mutter ist schon mit 60 Jahren verstorben, die hatte Darmkrebs. Das tut mir leid. Mein Vater ist mit 78 Jahren verstorben, der ist an einem Herzinfarkt verstorben. Okay, haben Sie Geschwister? Nein, keine Schwester, keinen Bruder. Okay. Verstehe. Und die letzte Frage ist, sind Sie vollständig geimpft gegen Corona auch? Ja, ich bin 3-mal geimpft. Okay. Und die anderen Impfungen, sagt mein Hausarzt, sind in Ordnung. Okay, ja, sehr gut, Frau Morgenstern. Ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Zuerst werde ich die körperliche Untersuchung, danach werde ich Blut abnehmen und auch ich mache Ultraschall des Bauchs und je nach den Ergebnissen werde mir wieder darüber sprechen, okay? Okay, gut, ja. Danke. Dankeschön. Ja. Sagen wir in 5 Minuten. Ja, okay. Hat jemand Fragen? Nein. Alle Fragen beantwortet. Ja, wird sich Ihr Gewicht in letzter Zeit verändern? Ja, stimmt. Das habe ich nicht verstanden. Was war in letzter Zeit? Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert? Ja, ich habe 5 Kilo abgenommen. Ja. Innerhalb von 6 Wochen. Okay. Das ist wichtig, ja. Ja. Eine wichtige Frage. Ja, ich habe vergessen, stimmt. Okay. Hat sich etwas Frage? Ja. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder versteckt, beispielsweise Essen? Lage, Bewegung und so weiter. Ja, das wurde schon gefragt. Ich habe gesagt, wenn ich die Knie etwas anziehe und mich auf die Seite lege, dann werden die Schmerzen etwas besser. Aber mit dem Essen nicht verbunden, ja? Ich habe keinen Appetit. Ich habe kaum was gegessen seit gestern. Ich mag nicht essen. Gut, machen wir. Okay, bis gleich. Ich bin bereit. Okay. Okay. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Mein Name ist Gürbüz. Ich bin als Assistenarzt-Synthetik in der Notaufnahme und ich würde gerne eine neue Patientin vorstellen, weil Sie Zeit hätten. Ja. Okay. Geht. In Ordnung. Frau Claudia Morgenstern ist 64 Jahre alt und 1,66 Meter groß und 60 Kilogramm schwer. Frau Morgenstern stellte sich wegen seit gestern bestehende Bauchschmerzen in der Mitte eher auf der rechten Seite vor. Die Schmerzen sind langsam aufgetreten und immer stärker geworden. Und keine Auslöser gab die Patienten an für die Schmerzen. Am Anfang, die Patienten beschrieb die Schmerzen am Anfang als dumpf, dann wellenförmig. Die Schmerzen sind dauerhaft und ohne Ausstrahlung. Auf einer Schmerzskala liegen die Schmerzen zwischen 5 und 8 von 10. Und dagegen hat die Patientin keine Medikamente eingenommen. Und die Körperhaltung mit angezogenen Beinen lindert die Schmerzen leicht. Und außerdem klagt die Patientin über Nausea, Inappetenz und Fatigue und Gewichtabnahme von 5 Kilogramm in less than 6 Wochen. Ja. Und Fragen nach Fieber, Emesis, Miktion und Defekationsstörungen und vorherigen ähnlichen Beschwerden wurden verneint. Als Vorerkrankungen nannte die Patientin, sie leidet an arterielle Hypertonie seit 10 Jahren. Dagegen nimmt sie Candesartan 8 Milligramm einmal morgens ein. Ihr Blutdruck ist gut eingestellt. Und als Kind wurde Appendektomie durchgeführt. Die Operation ist komplikationslos verlaufen. Und Zustand nach hat die Patientin an Hypothyreose gelitten. Mhm. Und die Patientin hat Polynosis, die sich mit Juckreiz und Niesen äußert. Ja. Sie raucht seit 40 Jahren 10 Zigaretten täglich, das entspricht 20 Pack-Years. Sie trinkt täglich ein Glas Wein. Fragen nach Drogen wurde verneint. Sie ist verheiratet, hat 3 gesunde Kinder. Sie hat als Busfahrerin gearbeitet. Jetzt ist sie Rentnerin. Mhm. Familienanamnese fanden sich die Mutter mit 60 Jahren an Kolonkarzinom verstorben. Der Vater ist mit 78 Jahren an Myokardinfarkt verstorben. Und die Patientin ist vollständig geimpft und sie ist in der Menopause. Okay, ja. Gut. Danke. Was denken Sie denn, was ist Ihre Verdachtsdiagnose, Frau Kollegin? Ja. Als anamnestische Angaben deuten auf am ersten Kolonkarzinom hin. Ja, warum? Die Patient hat 5 Kilogramm abgenommen und Bauchschmerzen und die Patientin hat auch familiäre Veranlagung. Okay, gut. Das sind ja gewichtige Faktoren, ja. Man kann diese Verdachtsdiagnose, würde ich unterstützen, also mit Ihnen teilen. Was kommt differenzialdiagnostisch in Betracht? Also differenzialdiagnostisch kommt in akute Pankreatitis oder akute Cholecystitis, ja. Ulcus ventriculi in Betracht. Oder eventuell eine entzündliche Darmerkrankung? Ach so, ja, stimmt. Aber die Patientin hat keine Probleme beim Defekation. Keine Durchfall, keine Obstipation. Okay. Aber gut. Vielleicht, das kann sein auch, ja, stimmt. Ja, Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich die Patientin körperlich untersuchen, besonders Bauch abtasten und auch abhören und Blut abnehmen, Entzündungsparameter, Blutbild und Leberwerte und Amylase-Lipase. Können Sie mir noch sagen, wann der letzte Stuhlgang war? Ach so, ich habe nicht gefragt. Doch, habe ich aber gesagt als Patient. Zweimal. Vor zwei Tagen, habe ich gesagt, war letzte Stuhlgang. Also wichtig auch noch bei der Untersuchung, rektal untersuchen. Ach so, ja, stimmt. Die Ampulle stillgefunden, das ist schon wichtig. Ja, gut, bin ich mit einverstanden. Und? Ja, haben Sie, denke ich, gut geschildert mit den passenden und guten medizinischen Fachausdrücken. War wichtig. Bei der Anamnese kam die ganz entscheidende Frage, was hätten Sie denn für eine Diagnose gestellt ohne die Gewichtsabnahme? Ja, stimmt, aber die Kollegin hat diese Frage gestellt und ich habe gelernt. Ja. Weil das wäre dann vielleicht etwas schwierig geworden. Also immer dran denken. Ja, stimmt. Sie sagen ja am Anfang immer, das machen Sie ja alle, dass Sie immer fragen nach den, wie alt, wie groß und wie schwer. Und dann ist das Thema Gewicht oft erstmal fertig. Aber die Frage nach dem Gewichtsverhalten, denke ich, ist auch in diesem Zusammenhang natürlich sehr wichtig. Ich habe noch als Patientin gesagt, zwischendurch in den letzten Wochen habe ich mich müde gefühlt und nicht so leistungsfähig. Auch da vielleicht dran denken, was kann dahinter stecken? Ein konsumierender Prozess, ne? Ein Krebsleiden oder so. Also da immer ein bisschen drauf achten, aber die Frage nach dem Gewicht und Gewichtsverhalten, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage, in diesem Fall besonders, für eine diagnostische Einordnung. Ne? Ja, stimmt. Ja, gut. Aber so, sonst finde ich, haben Sie das sehr gut gemacht. Und Dankeschön. Sie können sich gut prüfen lassen. Ja, danke. Ich hoffe auch. Wann ist die Prüfung? 19. Mai. 19. Mai. Ja, prima. Ja. So, dann meldet sich auch schon der Moderator, sehe ich. Im Bild. Das ist sehr gut. Okay, also nächste Woche kann ich nicht, da bin ich nicht da. Aber übernächste Woche können wir gleich einen Termin machen. Okay. Ja, vielleicht wieder am Dienstag. Okay. Dienstag um 18 Uhr. Okay. Ja? Ja. Na.